SPD und CDU, lass das Grundgesetz in Ruhe. SPD und CDU, lass das Grundgesetz in Ruhe. FF. Gemeinsam sind wir stark. Und heute die jungen Leute jammern und Wege schreien. Passt dies nicht, passt das nicht. Orgasmus-Schwierigkeiten, wenn ich sowas schon höre. Lieber Rudi Dutschke wird Party sagen. Und hören Sie mal ganz gut zu, was Sie hier sehen, ringsherum. Das haben wir Ihre Väter, die Sie Würstchen nennen. Wir haben das hingestellt. Und darum, verstehen Sie darum, lassen wir uns von euch nicht sagen, wie wir zu leben haben. Sie, ihr alle, streckt doch eure Beine unter unseren Tisch. Wer kann das denn heute noch? Die Verabschiedung der Notstandsgesetze. Der aussichtslose Kampf gegen den Springer-Konzern, das Attentat auf Rudi Dutschke und der Einmarsch der Sowjettruppen in die Tschechoslowakei versetzten 1968 dem Kampfgeist der Bewegung schwere Schläge. Doch führten nicht nur diese äußeren Bedingungen, sondern auch Kontroversen innerhalb des SDS zu Rückschritten bzw. neuen Entwicklungen. Zurück ging es deshalb, weil die Massenbasis langsam abbröckelte und die Euphorie und der Elan schwanden, die die Proteste angetrieben hatten. Die notwendige Auseinandersetzung um die nunmehr zu verfolgende Strategie führte zu einer Weiterentwicklung. Rudi Dutschke hatte schon Anfang 1968 dazu aufgerufen, eine Doppelstrategie zu verfolgen. Dass der radikale außerparlamentarische Kern als Moment von Gegengesellschaft, als Moment von neuer Gesellschaft erhalten bleibt und eine subversive Verwertung der Widersprüche in den bestehenden Institutionen durchführt, mit dem Ziel und dem Zwecke der Zerstörung und der Aufweichung der etablierten Apparate. Eine Doppelstrategie also durch das Zusammenwirken von außerparlamentarischer und innerinstitutioneller Arbeit. Im Herbst 68 setzte jedoch bereits die Diskussion um die Frage der Organisation ein. Sollte man den Protest mit Hilfe eines Verbandes oder einer Partei organisieren? So wollten es die eher traditionell Eingestellten. Oder sollte man nicht vielmehr jegliche Organisationsform als bürgerliches Herrschaftsmittel ablehnen, wie es die Antiautoritären vorschlugen? Es begann ein Streit, der zur Aufspaltung der Bewegung führte. Die einen gründeten Parteien oder sogenannte Aufbauorganisationen und gingen in die Betriebe, um dort die Arbeitsbedingungen des Proletariats zu studieren. Die anderen gründeten Wohngemeinschaften, um das Private zum Politischen zu machen und neue Lebensformen auszuprobieren. An den Universitäten wurden rote Zellen gebildet, die in den einzelnen Fachbereichen lokal und zunächst ohne überregionale Verbindungen politisch arbeiteten. Die Frauen, die die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit der SDS-Machos nicht länger hinnehmen wollten, gründeten in mehreren Städten Weiberräte. Dort arbeitete man unter Ausschluss der Männer und aus dieser Initiative entstanden schließlich auch die alternativen Kindergärten, die sogenannten Kinderläden. Wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment. Sprüche wie diesen, die die Abkehr von der bürgerlichen Moral und die sexuelle Befreiung ausdrücken sollten, hatten die Frauen bald satt gehabt. Sie fühlten sich erneut zu Objekten degradiert. Denn trotz der nach außen propagierten liberalen Haltung blieben die Rollen innerhalb der Beziehung traditionell verteilt. Bei Diskussionen und Protestveranstaltungen mussten die Frauen die Kinder hatten zurückstecken. Für die Kinderbetreuung waren immer noch sie zuständig. Aber auch die ohne Kinder fühlten sich durch das überlegene Auftreten der SDS-Männer eingeschüchtert. Frauen, zerreißt eure Ketten, Schluss mit objektseinen Betten, Frauen gemeinsam sind stark. In Berlin schlossen sie sich bereits im Januar 1968 zum Aktionsrat zur Befreiung der Frau zusammen. Und im September jenes Jahres kam es auf einer Delegiertenversammlung des SDS zur ersten handgreiflichen Auseinandersetzung. Wir stellen fest, dass der SDS innerhalb seiner Organisation ein Spiegelbild gesamtgesellschaftlicher Verhältnisse ist. Die Tabuisierung bestimmter Lebensbereiche hat zur Folge, dass das spezifische Ausbeutungsverhältnis, unter dem die Frauen stehen, verdrängt wird, wodurch gewährleistet wird, dass die Männer ihre alte, durch das Patriarchat gewonnene Identität noch nicht aufgeben müssen. Warum sagt ihr nicht endlich, dass ihr kaputt seid vom letzten Jahr? Dass ihr nicht wisst, wie ihr den Stress länger ertragen könnt, euch in politischen Aktionen körperlich und geistig zu verausgaben, ohne damit einen Lustgewinn zu verbinden? Warum sprecht ihr denn hier vom Klassenkampf und zu Hause von Orgasmusschwierigkeiten? Ist das kein Thema für den SDS? Diese Verdrängungen wollen wir nicht mehr mitmachen. Nach der Rede von Helke Sander, der diese Sätze entstammen, flogen Tomaten gegen die geschmähten SDS-Autoritäten. Die Frauen wurden radikaler. Auf die flotten Sprüche ihrer männlichen Kollegen reagierten sie mit einem Flugblatt, das die abgeschnittenen Penisse von führenden SDS-Lern zeigte und forderte: Befreit die sozialistischen Eminenzen von ihren bürgerlichen Schwänzen. Ohne uns Frauen gibt's keine Revolution. Wir müssen kämpfen, gemeinsam schaffen wir schon. Frauen auf die Barrikaden, kämpfen wir für unser Recht. Kapitalisten, wir kommen, zieht die Schwänze ein, es geht so schlecht. Dringlichstes Thema für Frauen, die politisch aktiv sein wollten, war die Unterbringung ihrer Kinder. Weil sie die traditionellen Kindergärten ablehnten, schlossen sie sich zusammen und gründeten die ersten Selbsthilfegruppen. Abwechselnd sollten die Kinder von einzelnen Müttern in deren Wohnungen betreut werden. Das scheiterte jedoch an den räumlichen Verhältnissen sowie an den Ängsten der Kinder vor wechselnden Orten und Bezugspersonen. Deshalb mietete man im Berliner Bezirk Neukölln ein leerstehendes Ladenlokal und stellte eine antiautoritäre Kindergärtnerin ein. Der erste Kinderladen war gegründet. Grob ging es natürlich darum, dass selbstverständlich erkannt wurde, dass die Form von Unfreiheit, die wir eingeklagt haben, dass das nicht etwas ist, was nur der Staat, das System einem aufoktroyiert, sondern dass das, was mit Sozialisation, mit Erziehung, mit Elternrollen zu tun hat und dass zum Beispiel die Vorstellung war, so verklemmte Leute wie die Regierung, wie aber auch wir, sind das Resultat von einer sehr rigiden Sauberkeitserziehung, von sehr vielen Formen gibt das schöne Händchen, um 8 hat man im Bett zu liegen, man hat aufzuessen, sonst geht man in die Küche mit dem Teller bis es fertig und so weiter, man lässt Kinder brüllen, dann muss man Widerstand brechen und zu kriegen kräftige Lungen und. Erziehungsziele waren Autonomie und Kritikfähigkeit. Diese Fähigkeiten, so glaubte man, würden den Kindern den Widerstand gegen das System ermöglichen. Sie sollten einen größeren Freiheitsspielraum haben und die kindliche Sexualität wollte man nicht nur dulden, sondern bejahen. Die Kinder sollten nicht in ihren Bedürfnissen manipuliert werden, sondern diese erfahren und die eventuell daraus entstehenden Konflikte mit der Umwelt bewältigen lernen. Und es gab die sehr illusionäre Vorstellung, würde ich von heute sagen, mit Theorie, mit der Durchforstung von Freud, ein Konzept idealer Erziehung zu machen, das befreite, selbstständige Kinder ergibt, die berühmte Anti-Autoritäre. Und man hat sich überhaupt viel zu leichtfertig oder zu unkompliziert sich es vorgestellt, wenn man nur genug wüsste, aufgeklärt Bildung, Bücher gelesen hätte über Tiefenpsychologie, dann könnte man Kinder besser erziehen. Dass das ein, also dass da ein intuitives, ein irrationales Moment reinkommt, dass Erzieher auch Menschen sind, die Gefühle haben, ist sehr rausgelassen worden. Ich denke, wir hatten schon wesentlich mehr Freiheiten. Also ich habe auch mal Filme über so die konventionellen Kindergärten gesehen, wo halt die Kinder dann auch ruhig gestellt worden sind, also praktisch gezwungen worden sind zu schlafen oder sonst was. Und wir hatten schon, denke ich mir, da wesentlich mehr Freiheiten. Bei uns war es schon teilweise auch chaotisch, dass die sich irgendwie nicht über ein Konzept einig waren oder so. Das ist halt die Sache mit dem Essen zum Beispiel. Wir sind auch immer gezwungen worden zu essen oder teilweise. Es war in anderen Kinderläden wohl anders oder bestimmt auch nicht in allen. Aber sonst habe ich so Freiheiten auch eher als positiv erlebt, so mit Spielen und dass wir nicht schlafen mussten und dass wir rausgehen konnten allein, wann wir wollten. Und gut, dann ist dann auch mehr passiert, wie bei euch auch. Ist einer aus dem Fenster gefallen, mir hat jemand mit dem Hammer auf den Kopf gehauen und es war aber alles nicht so tragisch. Aber so die Sachen, dass man sich bei bestimmten Sachen nicht einig war, dass sie irgendwie kein Konzept vorher hatten, das fand ich schon teilweise schlimm. Auch der lockere Umgang der Eltern mit der Sexualität machte diesen beiden ehemaligen Kinderladenkindern Schwierigkeiten. Sich ganz entgegengesetzt jetzt entwickelt haben. Ja, also ich kann mich noch erinnern, zum Beispiel bei Freunden, deren Eltern halt so völlig lockere Verhältnisse hatten, also wo jeder mit jedem Beziehungen hatte und die Kinder dann sich eigentlich an keinen richtigen Partner oder an kein richtiges Paar wenden konnte. Und die Kinder, die sind jetzt teilweise auch in eine völlig andere Richtung umgeschlagen. Also bei mir war es so, dass meine Mutter halt genau das Gegenteil von dem gemacht hat, wie es ihre Eltern gemacht haben. Und wollte halt immer mit mir drüber reden und wollte das alles völlig offen machen. Und ich habe aber dann dabei halt auch ziemliche Probleme damit gekriegt. Also diese Überoffenheit hat mir, dass ich halt so ein, auch ein gestörtes Verhältnis, würde ich sagen, dazu entwickelt habe. Also das, sie hat immer unheimlich viel von mir verlangt, schon ganz früh, dass ich mich dafür interessiere und so. Und das hat eher dazu geführt, dass ich das ganz abgeblockt habe. Die eigene traditionelle Erziehung konnte in der antiautoritären Bewegung nicht einfach abgeworfen werden. Das Bedürfnis nach Sicherheit und Geborgenheit in Beziehungen war ebenso weiterhin vorhanden wie das bürgerliche Streben nach Anerkennung und Profilierung. Die politische Arbeit diente einigen dann auch zur Selbstdarstellung und Selbstbestätigung. An der Basis wuchs dementsprechend Kritik an den sogenannten Führern. Es fehlte der Bewegung an einem klaren politischen Konzept. Die Zielvorstellungen konzentrierten sich auf ein rätedemokratisches Modell, nach dem öffentlich und direkt gewählte Arbeiterräte die Weisungen ihrer Basis politisch umsetzen sollten. Nach ersten gescheiterten Versuchen, dieses Modell in die Praxis umzusetzen, setzte hier die Kritik ein. Unterhalb des SDS schlossen sich deshalb Gruppen zusammen, die die mangelnde Verbindung zur Arbeiterklasse durch Aufklärungsarbeit in den Betrieben herstellen sollten. Die Vorstellung war ja, ausgehend vom marxistischen Modell, dass eine Revolution oder eine umgreifende Veränderung nur passieren kann mit der größten gesellschaftlichen Macht, und das ist nach wie vor die Arbeiterbewegung. Die Arbeiterbewegung ihrerseits ist ja nun damals schon eine sehr bürgerliche Veranstaltung gewesen. Die Gewerkschaft und der SPD ist schon viel früher das radikale Genick gebrochen. Und insofern waren die Arbeiter mit das beharrendste Moment, gesellschaftlich den Status quo zu erhalten. Die Gewerkschaft hat immer nur für Zeit und Löhne gekämpft und niemals für sogenannte Lebensbedingungen. Als das erkannt worden ist, ist der Versuch gemacht worden, am eigenen Beispiel diese Kluft aufzuheben, indem sehr viele konsequent der Studenten in Betrieb gegangen sind. Und ich habe zum Beispiel damals unendlich viele, um 5 Uhr oder was, grauenhafte Zeiten, Flugblätter verteilt. Also wir haben, ob die wollten oder nicht, die haben es gehört. Wir haben es verteilt und waren eben die Märtyrer. Und die Vorstellung war, also subjektiv kann ich nur sagen, viel Feind, viel eher. Also mir kommt es heute krass gesagt vor, wie die Zeugen Jehovas. Die stehen da, kein Mensch hört zu, keiner interessiert sich für den Wachturm, aber sie stehen eben da. Und so sind wir eben vom Fabrikturm gestanden und es ist immer dasselbe, geht erstmal arbeiten, euch sollte man nach drüben schicken, euch hätte man im Schürhaken abtreiben müssen. Also es gab im Grunde nur völlig verständnislose Beschimpfungen. Generell war die Vorstellung, dass man über Aufklärung und über Bildung die Massen auf den Stand der Verhältnisse bringt, dann sehen die das ein und dann marschieren die mit uns wie ein Mann. Das war halt eine Illusion, aber das ist ernsthaft geglaubt worden und mit sehr viel persönlichem Einsatz und also rund um die Uhr auch getan worden. Man hatte mindestens 4 bis 5 Termine die Woche. Es war also ein rund um die Uhr Erschöpfungszustand, der immer in der Vorstellung lebte, gleich morgen wird es dann aber, und deswegen kann man jetzt auch, ist Schlaf und Freizeit, das ist alles unwichtig, weil das große Ganze. Nun bin ich rot geworden, denn rot sein, das ist schön. Mit der roten Sonne im roten Herz finden wir nicht untergehen. Ab September 1968 werden mehrere kommunistische Parteien gegründet. Die erste ist die DDR-orientierte DKP. In ihr vereinigten sich viele traditionalistisch eingestellte Linke. Kurze Zeit später wurde für die Hochschulen der an die DKP angeschlossene marxistische Studentenbund Spartakus ins Leben gerufen. Eher maoistisch orientierte SDS-Kritiker gründeten Ende des Jahres die KPD-Marxisten-Leninisten. Es folgten die KPD, der Kommunistische Bund Westdeutschlands, der Kommunistische Arbeiterbund Deutschlands, der Kommunistische Bund, die Proletarische Linke Parteiinitiative, die trotzkistische Gruppe Internationale Marxisten und andere mehr. An den Universitäten entstanden in nahezu allen Fachrichtungen marxistisch-leninistisch orientierte Basisgruppen, die sich die Bekämpfung der Klassenuniversität und die Durchsetzung revolutionärer Berufspraxis im Klassenkampf ins Programm geschrieben hatten. Also erstens gab es die Versuche, dass man gesagt hat, warum kann nicht jemand, der kein Abitur gemacht hat, der irgendwie ein aktiver Lehrling ist, warum kann der jetzt nicht anfangen, zum Beispiel Sozialpädagogik zu studieren? Die hat man versucht mit reinzunehmen. Man hat das so definiert, dass man gesagt hat, das Abitur ist im Grunde so ein Selektionsmechanismus für Leute, die hier rausgehalten werden sollen aus dieser Institution, die dann Elite-Institution ist. Man hatte auch Vorbilder, USA, gab es Universitäten, die durchlässiger waren, in Paris, Versailles. Da waren also Studenten, die nicht über so diese Bildungshierarchien an die Universität gekommen sind. Die hat man reingeholt und man hat versucht, auch Aktionsforschung sozusagen zu machen. Das heißt, bestimmte Probleme festzuhalten und dann, also gerade in diesen sozialen, sozialpädagogischen Bereichen, dann in Stadtteile zu gehen, in Kindergärten, Jugendhäuser und Ähnliches zu gehen, um da in teilnehmender Beobachtung zu forschen. Also auch ein Unternehmen, was diese Institution, Universität, gesprengt hat im Grunde. In diesen Basisgruppen hat sich aber relativ bald auch ein bestimmter Trend angedeutet, der in der Theorie zum Dogmatismus geführt hat oder dogmatische Voraussetzungen hatte. Es ging dann, wurden riesige Schulungsaufbauten sozusagen mit Schulung A, B, C. Da Da ging es also immer um eine recht verengte Vermittlung von Marx'scher Theorie und ausgehend von diesen Basisgruppen, die jetzt rote Zellen sehr oft hießen, hat man sich jetzt definiert sozusagen als ein universitärer Teil einer aufzubauenden oder fiktiven proletarischen Organisation, die jetzt arbeitsteilig den Teil theoretischer Schulung vorgenommen hat. Und dann gab es eben noch, wie kann man das nennen, also wir selber haben es gern undogmatisch genannt, obwohl das natürlich auch ein blödes Wort ist, also so Spontis war später das Schimpfwort von der ML-Richtung. Und da gab es wiederum, und in Spontis gab es wieder mehr theoretisierende Zirkel, die erstmal den Weltgeist theoretisch auf den Begriff bringen wollten, bevor man in die Praxis geht. Da gab es eine Gruppe, die hieß MAO, Marxistische Aufbauorganisation, was als Name ja schon hochheiter ist. Ich meine, was will man denn aufbauen? Marxismus, also irgend sowas ganz Seltsames. Also irgendwas aufbauen, egal was, aber auf jeden Fall marxistisch. Und dann die Gruppe, der ich weiß, war der Revolutionäre Kampf, und zwar eine Spondi-Gruppe. Haben auf Demonstrationen immer gern gesagt, wir sind die Kinder Maos und wollen bloß das Chaos. Der kleine Mann steht auf, es geht ja um sein Leben, das ihr ihm habt geklaut. Er holt es sich zurück, ob Leben oder Tod. Damit einmal ein Ende hat alle seine Not. Damit einmal ein Ende hat alle seine Not. Im Dezember 1969 scheitert in Berlin der letzte Versuch, die aus der außerparlamentarischen Opposition entstandenen Betriebs- und Basisgruppen zusammenzuschließen. Schließlich bricht auch der SDS auseinander. Im März 1970 gibt der Bundesvorstand formell seine Auflösung bekannt. Zuvor jedoch spitzte sich der studentische Protest noch einmal dramatisch zu. Am Samstag, ja, da gab es die große Keilerei und alle Macht dem Volke, Millionen schwere Schwer. In Berlin eskaliert eine Demonstration gegen das Ehrengerichtsverfahren Horst Mahlers zur Schlacht am Tegeler Weg. 2000 Demonstranten durchbrechen die Barrieren der Polizei, erobern einen Wasserwerfer und richten den Strahl auf die zurückweichenden Polizisten. Ein mit Steinen beladener LKW wird enteignet. Es folgt ein Dauerbombardement der Polizei. Erst der Einsatz von Tränengas und Reiterstaffeln kann die Demonstration auflösen. Ergebnis: 20 Verletzte bei den Studenten, 130 bei der Polizei. Es kommt der Tag der Wahrheit, wir wollen es einen Traum. Da werden alle Leute ihren Bus verhauen. Die Erde, die wird zittern und der Himmel wird vibrieren. Aber dennoch wird sich brüllen, ganz köstlich amüsiert. Aber dennoch wird sich brüllen, ganz köstlich amüsiert. In Frankfurt streiken die Erziehungswissenschaftler um eine Verkürzung des Lehrerstudiums auf eine, wie sie meinen, Fachidiotenausbildung zu verhindern. Die Soziologiestudenten solidarisieren sich mit ihnen, besetzen das soziologische Seminar und rufen einen aktiven Streik zur Neuorganisation des Studiums aus. Die Professoren Adorno von Friedeburg und Habermas lassen daraufhin das Institut von der Polizei räumen. Im Oktober 1968 werden die Kaufhausbrandstifter Gudrun Enslin, Andreas Bader, Thorwald Proll und Horst Söhnlein zu je 3 Jahren Haft verurteilt. Sie erhalten im Juni 1969 bis zur Entscheidung über die Revision des Verfahrens Haftverschonung. Als der Bundesgerichtshof die Revision verwirft und sie ihre Reststrafe absitzen sollen, entziehen sie sich der Justiz und tauchen unter. Im Laufe des Jahres 1969 kommt es in Berlin und München zu zahlreichen Brandanschlägen auf US-Einrichtungen, Kaufhäuser, Polizeireviere und Justizgebäude. Und sagen wir mal, ein Teil von der Spondi-Politik war, dass wir immer gesagt haben, isolierte Terrorgeschichten bringen nichts, das kann man in einem vorindustriellen Staat machen, also alles Russland, da kann man irgendwelche Zar oder Fürsten in die Luft sprengen. Aber was wir brauchen ist, dass das Volk gemeinsam was macht, und das entwickelt sich nur, indem er gemeinsam kämpft und nicht Bomben ins Bewusstsein der Massen schmeißt, das war die Ulrike Meinhof, sondern Massenmilitanz. Das heißt, also in der Fabrik, gemeinsam zu einer Fabrikbesetzung kommen und dann also den militanten Kampf eigentlich auch als gemeinsamen Lernprozess zu sehen. Und ich glaube, dass das grundsätzlich auch richtig ist. Nur wollten die Massen halt auch nicht gerade so militant sein. Und dadurch ist natürlich dann die, wie nennt man das so, Stellvertretermilitanz, der Guerilla, liegt manchem näher, wenn man da und irgendwie kämpft. Also es ist so, dass man furchtbar oft eigentlich auf die Rübe kriegt und es gab viele Demonstrationen, wo man nicht sehr gut aussah. Und irgendwann will man halt zurückschlagen und das ist dann immer so die innere gespaltene Situation, dass man dann auch versteht, warum irgendjemand jetzt sagt, ich greife zur Knarre, mir reicht, ich hab's schnauzvoll. Für die Terroristen, wie man sie später nannte, gab es kein Arrangement mit diesem Staat mehr. Der lange Marsch durch die Institutionen war für sie so wenig eine Möglichkeit wie das antiautoritäre und alternative Leben in der Kommune. Sie wollten den kapitalistischen Staat, den sie faschistisch nannten, weiterhin bekämpfen. Nach dem Mord an Benno Ohnesorg hatte die Pfarrerstochter Gudrun Enslin auf einer Versammlung des SDS geschrien, ihr könnt nicht mit Leuten reden, die Auschwitz gemacht haben. Die Brandstifter von damals, nicht? Dann wieder frei, ja? Sind ja doch die erste Generation, mit einige jedenfalls von ihnen, die erste Generation der Gruppe gewesen, die wir nun heute mit dem schönen Etikett Terroristen bezeichnen. Nicht? Sind eben Leute, die Schrecken verbreiten, die durch Schrecken politische Wirkung erreichen wollen. Terror heißt der Schrecken. Das Schwinden der Hoffnung auf außerparlamentarischen Widerstand fiel auch zusammen mit dem Machtwechsel in Bonn. Nach 20 Jahren christdemokratischer Regierung kam es im September 1969 zu einer sozialliberalen Koalition. Nicht nur den Studenten nahmen die Sozialdemokraten mit ihren Reformversprechungen den Wind aus den Segeln. Der SPD war es bei der Bundestagswahl gelungen, einen Großteil der Jungwähler für sich zu mobilisieren. Zwischen 1969 und 1973 schlossen sich überdies nahezu 100.000 Studenten und Jungakademiker den Jungsozialisten an. Auch die Stahl- und Bergarbeiter, die 2 Wochen zuvor für höhere Tarifabschlüsse wild gestreikt hatten, setzten große Hoffnungen in die neue Regierung. Die zu Ende gehenden 60er Jahre sind aber auch die Zeit der großen Rock- und Pop-Festivals. Die Konzerte wurden zu Demonstrationen der neuen Gegenkultur. Unter dem Motto Love and Peace trafen sich schließlich 1969 400.000 Jugendliche auf dem Farmgelände von Woodstock, 150 Kilometer nordwestlich von New York, zum berühmtesten Festival der Musikgeschichte. Hey Joe, where you going with that gun in your hand? Musik, Drogen und das freie Leben der Hippies blieben nicht ohne Auswirkungen auf die rebellierenden Studenten. Die politische Arbeit und die gesamtgesellschaftlichen Ziele der 68er trennte jedoch beide Gruppen voneinander. Die Lebenslust, die der SDS theoretisch propagiert, ist teilweise nicht unbedingt von allen Sprechern so zentral nachempfunden oder vorgelebt worden. Also das war ja das Schöne. Die einen haben gevögelt, die anderen haben gesagt, man muss es tun. Die einen haben Popmusik gemacht, die anderen haben eine Partei gegründet. Und die Dritten haben sich umgebracht und die Vierten haben die Guerilla gemacht. Also das war noch nicht gegeneinander, sondern das war eben ein hochpluralistisches Kreuz und Quer. Gemeinsam sind wir stark, so hieß die dritte Sendung der Schulfunkreihe 68 FF von Maria C. Schmidt. Realisation Florian Lindemann, Produktion Saarländischer Rundfunk.